Was ist die Notlüge? Die Notlüge ist die Behauptung von etwas Falschem zu seinem eigenen oder zu fremden Nutzen, ohne dass jemandem daraus ein Schaden erwächst. Auch hier ist kein Schaden beabsichtigt, aber man lügt eben, um einen Schaden eigenen oder fremden, für jemand anderen einen Nutzen zu erzielen. Jemand durch eine Lüge decken oder was weiß ich. Es ist, kann man durchaus als Notlüge bezeichnen. Auch hier so, dass niemand daraus einen Schaden erwächst, beziehungsweise ist kein Schaden beabsichtigt.